Startbahn? Naja, das Stückchen Haut zwischen Arschloch und den Eiern, weißt du? Oder zwischen Arschloch und Vagina, das heißt Startbahn. Nein, da irrst du dich. Dieses Stückchen Haut ist der Damm, klar? Was willst du denn da für ein Quatsch? Nein, ich finde, Startbahn ist als Begriff dafür viel plastischer. Dieses Stück Haut heißt Damm. Startbahn. Ich sag dir, es heißt Damm. Startbahn. Schlichten Sie einen Stall zwischen uns. Wie heißt das Ding zwischen dem Schwanz und dem Arschloch? Schlichten Sie einen Stall zwischen uns. Wie heißt das Ding zwischen dem Schwanz und dem Arschloch? Couchtisch nennt man das. Verstanden.